30 years ago, in starting Microsoft, we had a very ambitious vision, a computer for everyone. Vor 30 Jahren hatten wir eine sehr ambitionierte Vision, ein Computer für jeden. Heute stehe ich hier, um einer noch wichtigeren Vision zu folgen, Gesundheit für jeden Menschen. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts können wir viel erreichen. Bald werden wir 5 neue Impfstoffe für alle Kinder dieser Welt haben. Ein effektives Vertriebssystem, damit diese Impfungen die Kinder auch erreichen. Alle 193 Mitgliedstaaten der WHO müssen in dieser Dekade Impfungen zu der höchsten Priorität in ihren Gesundheitssystemen machen, sodass alle Kinder mit den alten und neuen Medikamenten geimpft werden können. To ensure that all your children have access to existing vaccines now and to the new vaccines that have recently become available. Bill Gates am 17. Mai 2011. Mit diesen Worten eröffnete er vor der Weltgesundheitsversammlung der WHO das Jahrzehnt der Impfung. Um seine Vision umzusetzen, will die Bill und Melinda Gates Stiftung 10 Milliarden Dollar in Impfungen investieren. Bereits vor 11 Jahren gründete Bill Gates mit der globalen Alliance for Vaccine and Immunization, kurz Gavi, die größte Impforganisation der Welt. Seit Monaten laufen hinter den Kulissen die Verhandlungen, um die Finanzierung weiterer großer Impfkampagnen sicherzustellen. Bill Gates, der großzügige IT-Milliardär, Philanthrop und Leiter der größten privaten Stiftung der Welt, reiste dafür vor einigen Wochen nach Berlin, um die Deutschen von seinem Programm zu überzeugen. Gavi wird am kommenden Montag auf einer großen Geberkonferenz in London versuchen, 3,7 Milliarden Dollar aufzutreiben. Tobias Kahler ist Deutschlandchef der entwicklungspolitischen Lobbyorganisation One, hinter der auch Prominente wie der U2-Sänger Bono stehen. Und er ist von der Wichtigkeit der Impfinitiative Gavi überzeugt. Wir halten Gavi für ein extrem wichtiges Programm. Gavi hat 2 neue Impfstoffe auf den Markt nun gebracht. Rotavirus, ein Impfstoff gegen Pneumokokken, die beiden Hauptverursacher von Lungenentzündungen und von Durchfallerkrankungen. Das sind die Hauptkillerkrankheiten in Afrika von Kindern unter 5 Jahren. Und wenn diese beiden Impfstoffe nun in den nächsten 5 Jahren und Gavi entsprechend durchfinanziert wird, dann werden da in den nächsten 5 Jahren 4 Millionen Kinderleben gerettet. Auch Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel ist von der Bedeutung des Programms überzeugt und will seinen Beitrag im Jahrzehnt der Impfung leisten. Zumal er sich dann damit schmücken könnte, dass Deutschland eines der 8 Millenniumsziele erfüllt hat. Deswegen ist es ein sehr effizientes und wirkungsvolles Mittel, das mit unseren gesundheitssystemischen Maßnahmen, die wir bilateral durchführen, hervorragend zu kombinieren ist. Wir haben für das Jahr 2011 unsere Beträge auf 20 Millionen gesteigert und wollen für das Jahr 2012 eine Zusage von insgesamt 30 Millionen Euro machen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, die 1999 den Friedensnobelpreis bekam, kennt die Gesundheitssituation in Krisenregionen gut. Deshalb hat die Organisation im letzten Jahr 4 Millionen Kinder geimpft. Der US-Amerikaner Daniel Berman ist stellvertretender Leiter der Medikamentenkampagne und kennt das Impfgeschäft sehr gut. Er befürwortet die Impfkampagnen durch Gavi. Doch er weist auch auf finanzielle Probleme hin, mit denen die Organisation trotz hoher Zuwendungen zu kämpfen hat. They didn't have enough money. Gavi hat also nicht mehr genug Geld. Deswegen wurde das Programm bereits reduziert und bestimmte Krankheiten können nicht mehr geimpft werden. Auch gibt es für 16 Entwicklungsländer keine finanzielle Unterstützung mehr für die durchgeführten Impfkampagnen. Ihre Förderung läuft aus. Wenn diese Länder weiter impfen wollen, müssen sie den vollen Preis für die Medikamente selbst zahlen. Besorgt schaut Daniel Berman in den Berliner Sommerhimmel. Gerade noch saß er im Bundestagsausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit, um den deutschen Parlamentariern die komplexen Zusammenhänge aus der Welt des Impfens zu erklären. Ein mühsames Geschäft, da die multilaterale Impforganisation in Deutschland bislang kaum Beachtung gefunden hat. Sicherlich, die Geberländer können in diesen harten Zeiten weniger zahlen. Aber den größten Anteil des Finanzlochs hat Gavi selbst verschuldet. Sie zahlen einfach zu hohe Preise an die Medikamentenhersteller. Allein das Pneumokokken-Impfprogramm ist verantwortlich für eine milliardengroße Finanzlücke. Deshalb weisen wir in der jetzigen Diskussion auf die Finanzierung dieses Impfstoffs hin. Um das komplexe Thema zu verstehen, sagt Berman, müsse man wissen, unter welchen Bedingungen Gavi mit den Pharmaunternehmen zusammenarbeitet und wie die hohe Subventionierung für die Impfarzneien zustande kommt. Streitpunkt ist die angemessene Preisgestaltung von Pharmaunternehmen. Zwischen Industriestaaten, ja selbst innerhalb der Europäischen Union, gibt es häufig große Preisunterschiede für ähnliche oder gleiche Medikamente. Regierungen von Entwicklungsländern können sich die Impfstoffe häufig gar nicht leisten. Und für die großen Pharmakonzerne lohnt es sich oft nicht, die Märkte in Entwicklungsländern zu bedienen, zumal erst einmal neue und spezielle Impfstoffe entwickelt werden müssen. Gavi hat deshalb ein Zuschusssystem entwickelt, in dem es den Arzneimittelanbietern eine zusätzliche Finanzspritze für neue Impfstoffe anbietet. Es gibt bei Gavi einen Finanzierungsmechanismus, der Advanced Market Commitment, AMC, heißt. Dieser wurde geschaffen, um die Forschung von neu zu entwickelnden Impfstoffen für Entwicklungsländer zu fördern. Damit also die Pharmaindustrie die Forschung für neue Impfstoffe schneller vorantreibt, ist sie auch auf die Unterstützung von Sponsoren wie Gates angewiesen. Daniel Berman holt einen gelben Schreibblock aus seiner Tasche. Mit spitzem Stift rechnet er vor, wie sich für Gavi der Impfpreis für die Pneumokokkenimpfung zusammensetzt. Der Herstellungspreis, den die Pharmafirmen Gavi berechnen, beträgt $3.50 je Impfung. Dann kommen aber noch die erwähnten AMC-Subventionen hinzu. Das sind zusätzliche $220 Millionen an Subventionen, die an beide Hersteller gezahlt werden, für insgesamt 30 Millionen Impfdosen. Rechnet man die Summen zusammen, ergibt sich also ein Impfpreis pro Dosis von $7. Bei den großen Impfprogrammen von Gavi addieren sich die Kosten schnell in schwindelerregende Höhen. Jedes Kind muss 3-mal gegen Pneumokokken geimpft werden. Ein wirksamer Impfschutz kostet dann insgesamt $21. Donald W. Light, Gesundheitsexperte von der kalifornischen Stanford University, hat im Februar 2011 in umfassenden medizinischen Studien errechnet, was es Gavi kostet, 100.000 Kinder zu impfen. $1.7 Millionen. Neueste wissenschaftliche Studien belegen, dass etwa 100.000 Kinder geimpft werden müssen, um ca. 360 Kinder vor der tödlichen Lungenentzündung zu schützen. Nach seiner Rechnung kostet es Gavi also $4.722, um ein einziges Kinderleben zu retten. Die Studie stellt weiter fest, dass nur ein gesunder und echter Wettbewerb im weltweiten Impfstoffmarkt die Preise drastisch senken könnte. Nur wenn das Monopol der Pharmaindustrie in diesem Marktsegment gebrochen würde, käme es zu einem deutlichen Preisnachlass. Hoffnungsvoll stimmt in diesem Zusammenhang, dass immer mehr Anbieter aus den Schwellenländern auf den Markt drängen, Indien zum Beispiel. Uwe Kekeritz ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender des Unterausschusses Gesundheit in Entwicklungsländern. Ärzte ohne Grenzen haben sicherlich recht, wenn es eine perfekte Konkurrenzsituation gäbe, dann würde der Preis wahrscheinlich schon purzeln. Aber gerade im Pharmabereich ist es einfach so, es gibt ganz wenige Anbieter weltweit und da ist überhaupt nicht daran zu denken, dass wir eine transparente, offene Preisgestaltung haben. Sie werden immer ihre Monopolsituation ausnutzen für ihre eigenen Vorteile. In der Industrie hat es bereits Preissenkungen gegeben, die für Gavi einen großen Erfolg darstellen, so der Pressesprecher dieser Allianz. Wir sind jetzt in der Lage, zu einem unglaublich reduzierten Preis Leben zu retten. Die Geberländer haben bereits 1,3 Milliarden für dieses Programm an Investitionen zugesagt. Viele fragen sich allerdings, ob die größte Impforganisation der Welt nicht selbst dazu beiträgt, das de facto Monopol festzuschreiben. Denn es gäbe für Gavi auch jetzt schon eine kostengünstigere Alternative zu dem teuren Pneumokokkenimpfstoff. Ich frage mich, warum die positiven Effekte der Globalisierung nicht besser von Gavi genutzt werden. In Indien zum Beispiel gibt es einen Pharmahersteller, der alle Standards der Medikamentenproduktion der WHO voll erfüllt und bereits jetzt schon sehr erfolgreich mit UNICEF zusammenarbeitet. Dort kostet die Erzeugung der Pneumokokkenimpfung nur einen Bruchteil. Sie können den Pneumokokkenimpfstoff unter $2 herstellen und dabei auch noch genügend Geld verdienen. Jetzt stellen die Pharmafirmen aus den Industrienationen Gavi $7 je Impfung in Rechnung. Wie viel Leid könnte verhindert werden, wenn die 1,5 Milliarden Dollar die Kinder in Afrika wirklich erreichen würden? Dieser Gedanke lässt Daniel Berman nicht los. It's $1.5 billion. Diese 1,5 Milliarden Dollar hätte Gavi sich auch sparen können. Warum wird nicht der kostengünstigere Impfstoff aus Indien gefördert? Aber lieber füttert Gavi mit 1,5 Milliarden Dollar die großen Gewinne der amerikanischen und britischen Pharmaunternehmen und das mit knappen Steuergeldern. Pfizer in 2008 had $2.7 billion. Das Pharmaunternehmen Pfizer hat doch bereits 2,7 Milliarden Dollar Umsatz mit diesem Impfstoff in Industrieländern abgeschöpft. Man sollte doch meinen, dass bei so guten Geschäften die Unternehmen die Subventionen, die sie für diesen Impfstoff von Gavi bekommen, gar nicht mehr bräuchten. Auch dem Bundestagsabgeordneten Uwe Keckeritz von den Grünen wird es bei diesen Mechanismen unbehaglich. Es kann nicht sein, dass Vertreter der Pharmaindustrie im Aufsichtsrat von Gavi sitzen, die dann wiederum die Medikamente bei sich selber bestellen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da sind einfach die Interessenskonflikte zu groß und es ist in einem demokratischen Gremium überhaupt nicht möglich. Die Kritik von Ärzte ohne Grenzen ist sicherlich berechtigt und der neue Vorsitzende, Heubraten heißt er, hat auch bereits gesagt, dass er also diesbezüglich etwas unternehmen will, aber er bezweifelt, ob er das tatsächlich schafft, dass die Vertreter der Pharmaindustrie rausgehen. Und das ist natürlich etwas, worauf wir drängen und auch bestehen werden. Für Daniel Berman sind die Forderungen ganz klar. Wir fordern deshalb, dass es jetzt zu Veränderungen bei Gavi kommt. Diese nahe, inzestuöse Beziehung zwischen Geber und der Industrie muss gebrochen werden. Zum Beispiel war das letzte Gavi-Vorstandsmitglied für die Industrie die Firma GlaxoSmithKline, einer der größten Impfstofflieferanten von Gavi. Das ist dieselbe Firma, die auch den teuren Pneumokokken-Impfstoff gegen Lungenentzündungen produziert. Das zukünftige Vorstandsmitglied befindet sich sogar noch in einem größeren Interessenskonflikt. Die Firma Crucell erhält mehr als 30% ihrer gesamten Einnahmen nur durch die Aufträge von Gavi. Crucell wird bald beide Plätze im Aufsichtsrat besetzen, die für die Pharmaindustrie vorgesehen sind. Wir sind der Meinung, dass Crucell den Aufsichtsrat verlassen müsste. Ein Ansinnen, das der Pressesprecher Gavis, Jeffrey Rowland, weit von sich weist. Man kann nicht die Welt retten, ohne dass man mit den Unternehmen zusammenarbeitet. Deshalb stellt sich diese Frage für uns nicht. Die Medikamentenhersteller sollen im Aufsichtsrat der Gavi Alliance sitzen bleiben. Potenzielle Interessenskonflikte verhindern wir mit robusten Kontrollmechanismen. Sie haben recht, die Firma Crucell hat einen riesigen Vertrag mit Gavi. Ich muss aber auch dazu sagen, dass diese Firma, die zu den Big Playern gehört, durch die konkurrierenden und billigeren Hersteller aus den Schwellenländern sehr unter Druck geraten ist. Doch hat diese Praxis tatsächlich etwas mit freiem Wettbewerb und fairen Handelsbedingungen zu tun? Nein, sagt Dirk Niebel, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Gerade im Gesundheitsbereich muss man feststellen, Korruption tötet. Jeder Euro, der in Korruption fließt und nicht für das geplante Konzept zur Verfügung steht, fehlt den kranken Menschen und deswegen führt er im Endeffekt zu den schlechteren Ergebnissen. Also muss man hier ganz massiv gegenhalten. Und da ist die Wahrscheinlichkeit größerer Durchschaubarkeit von Maßnahmen im bilateralen Bereich natürlich höher. Ob der Interessenkonflikt, den Gavi mit den Pharmafirmen hat, aufzulösen ist, bleibt fraglich. Entwicklungshilfeminister Niebel weist darauf hin, dass die deutschen Mittel nicht für die Gratifizierung der Entwicklungskosten, also für den sogenannten AMC-Mechanismus, verwendet werden dürfen. Deutschland hält also nichts davon, das Risiko, das Pharmafirmen bei der Entwicklung von Medikamenten eingehen, mit millionenschweren Krediten abzusichern. Die Bundesregierung hält sich aus der AMC-Finanzierung heraus. Wir sind der Ansicht, dass das nicht marktkonform ist. Es gibt andere Geberländer, die dort ihre Beiträge einzahlen. Mit diesen Fragen beschäftigt sich bei Gavi ein Expertenteam, in das auch Daniel Berman berufen wurde. Lange hielt es ihn dort aber nicht. Vom Gavi-Vorstand wurde ich in dieses Expertenteam berufen, das eine Evaluierung vornehmen sollte, wie der Wettbewerb unter den Medikamentenanbietern erhöht werden könnte. McKinsey stellte der Gates-Stiftung eine Reihe ihrer Unternehmensberater kostenlos zur Verfügung. Der Blick auf die Zahlen blieb uns externen Experten allerdings verwehrt, sodass wir keinerlei Überblick hatten. Und ohne Zugang zu allen Informationen und Fakten lässt sich keine Strategie entwickeln. Da bin ich zurückgetreten. In der Philosophie der modernen globalen Gesundheitspolitik wird zunehmend auf die Komplettlösung einer Magic Bullet gesetzt, also einer Art medizinischen Wunderwaffe, die gleichsam mit Zauberhand die komplexen Gesundheitsprobleme löst. Impfungen sind ein zentraler Bestandteil in solch einem Konzept. Denn mit einer einzigen Behandlung können 5 und mehr Krankheiten immunisiert werden. Bei dem chemischen Bakteriencocktail der Pneumokokkenimpfung werden sogar 10 unterschiedliche Erreger kombiniert. Das klingt erst einmal gut, ist aber nicht unbedingt die beste Lösung. Denn die Konzentration auf einseitige Impfprogramme greift zu kurz, um Krankheiten wirklich in den Griff zu bekommen. Kritiker sehen darin nur eine schnelle, aber teure Notlösung. Nach Aussage des Abgeordneten ist außerdem noch nicht abschließend geklärt, wie wirkungsvoll diese neuen Wunderwaffen gegen Lungenentzündungen wirklich sind. Wir haben hier ein paar Auswertungen über die Wirksamkeit. Also hier sehe ich zum Beispiel in einer Studie in Gambia, zeigte die Impfung eine 14-prozentige Reduzierung von Todesfällen. In Südafrika ist eine Studie durchgeführt worden, die also keinen Unterschied ergab. 160 Menschen sind mit Impfung gestorben und 161 sind ohne Impfung gestorben. Man muss natürlich bei diesen statistischen Untersuchungen sehr aufpassen. Wir werden die Gavi damit konfrontieren und eine Antwort verlangen. Die globale Gesundheitshilfe ist aus der Balance geraten, sagt auch Jörg Schaber von der Bundeskoordination Internationalismus Pharmakampagne. Er sitzt als Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss. Dort wird entschieden, welche Arzneimittel die Krankenkassen zahlen. Die kleine Organisation mit Sitz in Bielefeld versteht sich als eine Watchdog, eine sogenannte Wachhundorganisation, die multinationale Pharmaindustrie genauer unter die Lupe nimmt. Das wäre halt ganz wichtig, dass eben eine Basisversorgung in diesen Ländern erstmal sichergestellt wird. Und da spielen natürlich Arzneimittel und Impfstoffe eine Rolle, aber das ist eben nicht das Einzige. Und der südafrikanische Medizinprofessor Andy Gray hat das einfach mal mit dem Tisch verglichen. Ja? Also dazu gehört die Prävention, also das Verhindern vom Krankwerden. Dazu gehört ein Gesundheitssystem, Personal, das gut ausgebildet ist. Und dazu gehört als viertes Tischbein eben Arzneimittel und Impfstoffe. Und ein Tisch, der steht eben nur gut, wenn die Beine alle so ungefähr gleich lang sind. Jürgen Schaber weist eindringlich darauf hin, dass das Gleichgewicht in der globalen Gesundheitsversorgung wiederhergestellt werden müsse. Wenn nur noch 14% des WHO-Etats von den Mitgliedstaaten aufgebracht werden und weit über 80% des Geldes von privaten Stiftungen und den reichen Geberländern bezahlt würden, bestehe die Gefahr, dass die Finanzhilfen einseitig den Interessengruppen zugutekommen. Daniel Berman aus der Genfer Zentrale will, dass sich die Geber von Gavi und damit auch die deutsche Bundesregierung konstruktiv mit der Rolle der Pharmaunternehmen auseinandersetzen. Dies auch mit Blick auf einen viel effizienteren Einsatz der Gelder. Verstehen Sie uns nicht falsch, Gavi ist insgesamt wichtig und positiv. Die Herstellung und Entwicklung von neuen Impfungen ist gut.